rationale und irrationale Ängste. Einer Langzeitstudie zufolge haben die Deutschen am meisten Angst vor Terrorismus. Auch wenn viele diese Angst als real verspüren, ist sie statistisch nicht gerechtfertigt. Anschläge sind gewiss schrecklich, aber zum Glück auch sehr selten. In den letzten 17 Jahren wurden in Deutschland 14 Menschen durch islamistischen Terror getötet. Im selben Zeitraum gab es 6.500 andere Morde. Außerdem sind knapp 80.000 Menschen bei Verkehrsunfällen und über 160.000 bei Haushaltsunfällen umgekommen. Statt vor Attentätern müssten die Deutschen viel mehr Angst davor haben, über Teppichkanten zu stolpern oder auf glitschigen Badezimmerböden auszurutschen. Zeigt die Angst vor Terrorismus, dass Emotionen grundsätzlich irrational sind? Sicherlich nicht. Es ist beispielsweise durchaus vernünftig, aus einer Angst heraus im Unterholz Schlangen zu meiden. Doch in der modernen Gesellschaft muss man immer die automatische Bewertung einer Emotion mit der Statistik abgleichen. Angst ist dann ein schlechter Ratgeber, wenn wir uns blind auf sie verlassen. So wittern wir Gefahren, bloß weil uns jemand fremd ist, und übersehen gleichzeitig Risiken, wenn das vertraute Umfeld uns Alltäglichkeit suggeriert. Der Denkfehler besteht darin, die subjektive Empfindung von Bedrohlichkeit mit der tatsächlichen Gefährlichkeit, also dem objektiven Risiko, gleichzusetzen. Weil uns zum Beispiel die Vorstellung eines Terroranschlags stark verängstigt, schließen wir irrtümlich darauf, dass er uns jederzeit treffen kann. Doch die Intensität des Gefühls repräsentiert die Gefahr selten korrekt. Dieser Fehlschluss zeigt sich auch in anderen Zusammenhängen. Was ist gefährlicher? Mücken oder Haie? Hunde oder Wölfe? Intuitiv antworten wir: Haie und Wölfe. Beide Tiere wirken bedrohlich. Mücken hingegen erscheinen harmlos und Hunde sind unsere treuen Begleiter. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO sind jedoch Mücken die gefährlichsten Tiere der Welt, weil sie Malaria übertragen. So starben nach Angaben mehrerer Studien im Jahr 2014 etwa 750.000 Menschen durch Mücken im Vergleich zu 10 tödlichen Haiattacken. Im selben Jahr kosteten tollwütige Hunde 25.000 Menschen das Leben, während Wölfe wiederum für nur 10 Todesfälle verantwortlich waren.